irgendwie. Was ist ich hasse Sonnenschirme. Wir brauchen gar keinen Sonnenschirm. Die Sonne scheint doch. Ja, na, deswegen doch. Justus, Peter, hä? Bob. Hä? Stellt euch vor, Mrs. Cratchway ist ermordet worden. Was? Ja. Ermordet, Tante Mathilda? Ja, was ist denn genau passiert? Wurde sie erschossen? Nein. Überfahren? Nein, sie wurde erstochen. Was? Hier? Ja. In Rocky Beach? Das ist ja nicht zu fassen. Wer hat dir denn von dem Mord erzählt, Tante? Na, Eudora Cratchway selbst. Ich habe sie eben beim Einkaufen getroffen. Wie jetzt? Moment mal. Dann war es also nur ein versuchter Mord? Nein, so kann man das nicht sagen. Nun bin ich aber gespannt. Ein Einbrecher hat ein Porträt von ihr aus dem Schlafzimmer der Cratchmas entwendet. Und heute lag es zerstört vor ihrem Haus. Aha, dann handelt es sich vermutlich um die neueste Tat des berüchtigten Bildermörders. So ist es. Es ist genau so verlaufen wie bei seinen letzten Taten. Mr. Cratchmar hat kurz nach der Entführung des Bildes einen Erpresserbrief erhalten. Und darin wurde er angewiesen, Geld an einem Übergabeort zu hinterlegen. Nicht wahr? Ja. Sonst würde das Gemälde mit dem Abbild seiner Ehefrau zerstört oder besser ermordet werden. Ja, richtig. Also hat Mr. Cratchmar nicht bezahlt? Offenbar nicht. Verständlich. Oder würdet ihr gern ein Bild von Mrs. Cratchmar im Schlafzimmer hängen haben? Peter, ich muss doch ein bisschen mehr Respekt. Dieser Kunstmörder hat sich auf private Liebhaberstücke spezialisiert. Genauer gesagt auf Porträts. Er stiehlt die Bilder und bietet sie den Besitzern dann für relativ wenig Geld wieder an. Richtig, Bob. Weigern die Bestohlenen sich zu zahlen, wird das Bild regelrecht ermordet. Der Bildermörder schlitzt es auf, malt dem Gesicht einen entsetzten Ausdruck und tropft rote Farbe als Blut über die Leinwand. Das ist ja widerlich. Ja, diese Methode ist sehr makaber, aber durchaus effektiv. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn Porträts haben für die Besitzer ja oft eine persönliche Bedeutung. Wisst ihr was? Ich finde, dass der Bildermord nach einem Fall für die drei Fragezeichen klingt. Was meint ihr, Kollegen? Na, ja. Das könnt ihr euch abschminken, Jungs. Die Kretschmas haben bereits Inspektor Kotter eingeschaltet und ihm das Porträt übergeben. Und außerdem, Jungs, müsst ihr noch die ganzen Sonnenschirme reparieren. Okay, das machen wir ja, aber das Ding hier ist total hinüber. Das geht gar nicht mehr. Wer steigt denn da aus dem Wagen? Vermutlich ein Kunde. Tag. Ich möchte gern Herrn Titus Jonas sprechen. Ich bin seine Frau. Guten Tag. Mein Mann befindet sich gerade auf einer Versteigerung. Worum geht es denn? Mein Name ist John Greenwald. Hier ist meine Visitenkarte. Ich danke. Ich bin der Direktor der Rocky Beach Art Gallery Hall. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie gerne unter vier Augen sprechen, Madam. Es ist, nun ja, es handelt sich um eine etwas heikle Angelegenheit. Ja, also schön. Kommen Sie bitte mit ins Büro. Und Jungs, auf euch wartet noch eine ganze Reihe von Sonnenschirmen. Also, los, macht euch nützlich. Ja, schon gut, Tante Mathilda. Der Direktor der Rocky Beach Art Gallery Hall. Was hast du, Erster? Da, das Bürofenster ist geöffnet. Los, kommt mit, aber leise. Ja, ja, ja. Oh, gestohlene Bilder. Ja. Also, mein Herr, wir sind kein Wählerschrottplatz, sondern ein anständiges Gebrauchtwarencenter, ja? Einer der beiden Diebe wurde heute von der Polizei gefasst. Er hat ausgesagt, dass er und sein Komplize die Bilder hier verkauft hätten. Hier? Also, nicht an mich. Aber ich kann meinen Mann nachher fragen, ob in den letzten Tagen Bilder angekauft wurden. Vorgestern. Die Bilder wurden am Montag beim Transport zur Art Gallery Hall gestohlen, aber erst vorgestern zum Schrottplatz gebracht. Von den Tätern? Ja, genau, Madam. Zwei große blonde Männer mittleren Alters. Und wie sehen die Bilder aus? Es sind 13 Gemälde, Acrylfarbe auf Leinwand. Alle Motive zeigen verkleidete Menschen. Kinder, Männer, Frauen. Warten Sie mal, ich habe hier eine Liste mit den genauen Beschreibungen angefertigt. Ja. Verflixt! Ausgerechnet jetzt muss euer neuer Gehilfe die Kreissäge einschalten, Trottel. Aber wir haben genug gehört, Kollegen. Es sieht so aus, als befinden sich 13 gestohlene Gemälde auf unserem Schrottplatz. Hey, da! Die beiden kommen wieder aus dem Büro raus. Ja. Sie gehen zu eurem neuen Gehilfen, Just. Wie heißt er noch? Was machen Sie denn an der Kreissäge, Brock? Ich säge, Mrs. Jonas. Ja, das hört man. Sagen Sie, haben Sie zufällig vorgestern hier zwei Männern 13 Bilder abgekauft? Vorgestern, Mrs. Jonas? Ja. Warten Sie. Ja, da waren Männer mit Bildern hier. Gemälde von verkleideten Menschen? Ja, sie waren schön bunt und... Warum haben Sie den Ankauf nicht notiert, Brock? Das habe ich wohl vergessen, Mrs. Jonas. Und was haben Sie für die Bilder ausgegeben? Moment. So um die 60 Dollar. Pro Bild. Ich habe sie sogar etwas runtergehandelt. 60 Dollar? Himmel. Sind die Bilder denn noch hier, Brock? Naja, die ich nicht verkauft habe, schon. Verkauft? Sie haben diese Bilder verkauft? Naja, nicht alles, Sir. Das ist eine Katastrophe. Na, da hat Brock uns ja was eingebrockt. Kommt mit, Kollegen. Entschuldigung, was ist denn hier überhaupt los? Nichts. Es geht nur um ein paar Bilder von Kunststudenten, die versehentlich verkauft worden sind. Ah, da können wir Ihnen eventuell helfen, Sir. Mhm. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Dankeschön. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv, Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Mhm. Das ist sehr nett von dir, Junge, aber... Ich denke, wir werden besser einen Profi beauftragen. Sie wollen für ein paar Bilder von Studenten extra einen teuren Detektiv engagieren? Nein, natürlich nicht. Meine Kollegen von der Art Gallery Hall werden sich darum kümmern. Aber jetzt würde ich die Gemälde gerne sehen, die sich noch hier befinden. Die sind gleich hier im Schuppen. Da ist aber ein Schloss vor. Zu dem Sie und ich jedoch den Schlüssel haben, Brock. Mr. Greenwald, wenn Sie die Bilder gleich mitnehmen wollen, ich hole sie Ihnen raus. Oh, ich bitte förmlich darum. Schon ein paar Minuten später standen 8 Bilder an der Schuppenwand in der Sonne. Sie zeigten unter anderem einen Jungen in Piratenmontur, ein Kind als Marienkäfer, eine Fee und eine Frau im Löwenkostüm. Ja... Eigentlich ganz schick. Der Laie unterschätzt wahre Kunst ja leider oft. Das da ist tetramoderner naiver Realismus. Das ist ein ganz neuer Trend in der Kunstszene. Ach so, ja. Packt ihr mir die Bilder ein, Jungs? Ja. Machen wir. Wir packen sie gleich in Ihren Kofferraum, Mr. Greenwald, das ja? Das wäre sehr nett, aber bitte Vorsicht. Ja. Falls noch weitere Gemälde hier auftauchen sollten, könnt ihr mich jederzeit anrufen. Mhm. Ich bin die ganze Zeit zu erreichen. Nur morgen Vormittag, da bin ich bei einer Ausstellung in Los Angeles. Alles klar. Der Laie unterschätzt wahre Kunst ja leider oft. Und dann dieser tetramoderne, naive Realismus. So ein Quatsch, als ob es so eine Kunstrichtung geben würde. Ja, die Bilder sahen nun wirklich unspektakulär aus. Also, ich fand sie hübsch. Ach, ja, ich... Mr. Greenwald wirkte ausgesprochen nervös. Dafür, dass es sich angeblich nur um wertlose Bilder von ein paar Studenten handelt? Abgesehen davon sahen die Gemälde nicht so aus, als wären sie von mehreren Studenten gemalt worden. Ja. Alle 8 Bilder waren vom Stil her sehr ähnlich. Also ich glaube, dass sie alle von einem und demselben Künstler stammen. Ich unterstütze deine Theorie, Bob. Die Bilder, die ich eingepackt habe, hatten alle die gleiche Signatur. Und wie heißt der Maler? Ach, beim Entziffern hatte ich offen gestanden Schwierigkeiten, Kollegen. Wartet, ich zeichne es euch auf. Das ist... Also, so ungefähr sah das aus. Hier. Sag mal her. Mhm. So? Ja. Also, das könnte J. Dufour heißen. Oder I. Dufour. Ja, sag mal. Genau, ja. So könnte es für J. Dufour oder I. Dufour stehen. Maler kenne ich nicht. Wobei es ja auch tatsächlich noch ein unbekannter Student sein könnte. Gut, ich werde auf alle Fälle mal die unterschiedlichen Namen recherchieren. Na, das solltest du tun. Auch wenn Greenwald uns nicht engagiert hat, können wir in diesem Fall durchaus ermitteln. Okay. Leider hat sich Brock die Namen der Käufer nicht aufgeschrieben. Da wird es schwer, die Bilder wiederzufinden. Aber Brock ist ein gutes Stichwort, Zweiter. Wir sollten noch einmal mit ihm sprechen. Dann ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt. Wieso? Wie ich von hier sehen kann, stapelt er dort draußen gerade neue Gipsbüsten ins Regal. Hm. Na, dann kommt! Ja. Hallo, Brock. Na, ihr? Na? Sag mal, kannst du dich vielleicht an die Kunden erinnern, die die Bilder gekauft haben? An dem Tag waren sehr viele Kunden hier. Nur bei einer weiß ich noch, dass sie 2, 3 Bilder gekauft hat. Eine Frau? Ja, eine Lady. Sie hatte so ein kleines, altes Klapprad mit Anhänger dabei. Eine Lady, aha. Und wie sah diese Lady aus? Ihre Haare waren blond. Blond? So blond, braun, dunkel. Sie hatte sich über die Bilder richtig gefreut. Die Lady hat gesagt, dass sie die Bilder für einen Bazar braucht. Für arme Kinder oder so. Deshalb habe ich sie auch besonders günstig verkauft. Für 8 Dollar pro Stück. Was? Du hast die Bilder für 60 Dollar gekauft und für 8 wieder verkauft? Na, herzlichen Glückwunsch. Ich brauche jetzt erstmal eine Brause. Wollt ihr auch eine? Nein, danke. Nein. Aber, Brock, wenn du dich noch an weitere Kunden erinnern solltest, dann sag uns bitte umgehend Bescheid. Wir sind drüben bei den Sonnenschirmen. Ja, mach ich. Wie konnte Onkel Titus den nur einstellen? Seit Kenneth und Patrick fort sind, haben wir nur Ärger mit unseren Aushilfen. Naja, egal. Immerhin wissen wir jetzt, dass eine Frau hier war und mehrere von den Bildern für einen wohltätigen Zweck gekauft hat. Richtig, Bob. Und wir wissen, dass die Frau mit einem alten Klapprad hergekommen ist. Also, damit kann man in den Küstenbergen keine langen Strecken zurücklegen. Ich gehe folglich davon aus, dass sie aus der Nähe kommt. Ja, gut, dann sollten wir überprüfen, ob demnächst in der Gegend ein Wohltätigkeitsbasar zugunsten von Kindern geplant ist. Also während ihr hier draußen die Sonnenschirme repariert, könnte ich meine Mutter anrufen. Die weiß das bestimmt. Das ist gut. Sehr gut, mach das Zweiter. Gut, bin gleich wieder da. Ging ja schnell, Peter. Und? Wusste deine Mutter was? Ja. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um den jährlichen Wohltätigkeitsbasar des Frauenclubs von Rocky Beach. Ach. Die sammeln immer Geld für ein Kinderheim. Dann sollten wir das sofort überprüfen. Zu spät, Justus. Der Basar war heute früh von 10 bis 1. Wir haben ihn verpasst. Oh. Am nächsten Morgen stand Bob vor einem Haus in einer Seitenstraße von Venice. Angeblich wohnte hier der Maler Josh DeForge. Der Name passte perfekt zu der Signatur. Auch sein Malstil ähnelte dem auf den Bildern. Bob klingelte an der Tür. Kurz darauf öffnete sich über ihm ein Fenster. Ja? Guten Morgen. Sagen Sie, sind Sie Josh DeForge? Wer will das wissen? Mein Name ist Bob Andrews. Ich habe im Internet nach Auftragsmalern aus der Gegend gesucht und bin so auf Sie gestoßen. Sie sind doch der Maler, oder? Ja, eigentlich schon. Zumindest nach 10 Uhr morgens. Aber jetzt bin ich eh wach. Bleib, wo du bist. Ich komme runter, mach dir auf. Ja, danke. Na, komm rein. Ja, hi, hallo. Gehen wir in mein Atelier. Ist ein Porträt von dir? Ein Porträt? Nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin auf der Suche nach einem Bild. Sagen Sie, machen Sie eigentlich auch Ausstellungen? Klar, ich stelle jeden Samstag unten am Oceanfront Walk Bilder aus. Und das machen Sie, ja? Ja. Aha. Und diese da, die will ich am Wochenende alle zu Geld machen. Die hier? Ja. Oh, okay. Mhm. Ja, ganz hübsch. Quatsch, das ist der letzte Kitsch. Ja. Aber es verkauft sich gut. Ach so. Die Althippies, die stehen auf heulende Wölfe, Buddhas und psychedelische Muster. Und die Kids, die wollen Delfine, Dinos und Einhörner. Ach so, ja. Ja, also mich interessieren Bilder von maskierten Menschen. Wieso denn das? Ja, es ist so, bei meinem Freund, ja, auf dem Schrottplatz wurden aus Versehen solche Bilder verkauft und jetzt wollen wir versuchen, sie wiederzufinden. Tja, also, ich habe keine Bilder von maskierten Menschen. Und wenn ich euch welche malen soll, dauert das ein paar Tage. Nein, wir wollen keine neuen Bilder, Mr. DeForge. Ich bin hierher gekommen, weil wir vermuten, dass Sie die verkauften Bilder gemalt haben. Ja, also, ja, das kann sein. Aber ich erinnere mich nicht an jedes einzelne Bild. Ich lebe von Auftragsarbeiten und muss entsprechend viele produzieren. Ja, das verstehe ich. Ja, eigentlich schade. Ich wundere mich wirklich, dass Sie nicht in Kunsthallen ausstellen. Wenn ich mich hier so umsehe, machen Sie ja nicht nur Auftragsarbeiten, sondern auch richtig schöne Gemälde. Das da zum Beispiel. Ja, aber Kunsthallen. Mit denen habe ich nichts am Hut. Wieso nicht? Die stehen doch mehr auf alte Meister oder problematische moderne Kunst. Na, da kennen Sie Mr. Greenwald von der Rocky Beach Art Gallery Hall wohl nicht. Doch, ich weiß, wer das ist. Sie kennen den? Gerade erst ist ein Artikel über ihn in einem Kunstmagazin erschienen. Ja, ich glaube, ich werde dann mal wieder fahren. Ja, dann bist du ja ganz umsonst gekommen. Ja, macht nichts. Aber ich könnte dir für einen guten Preis ein Bild anbieten. Wie wäre es mit einem Drachen? Ein Drachen? Ich glaube, dafür habe ich nicht wirklich Verwendung. Oh, schade. Am Nachmittag machten sich die drei Detektive daran, die Spur der geheimnisvollen Klapprad-Kundin zu verfolgen. Zum Frauenclub von Rocky Beach, wo auch der Bazar stattgefunden hatte. Er lag nur ein paar Straßen vom Schrottplatz entfernt, hinter einem der beiden Gemeindehäuser der Stadt. Die Vorsitzende des Clubs war Mrs. Kretschmer. Na, ihr drei, kann ich euch helfen? Mrs. Kretschmer, gerade erst habe ich von meiner Tante gehört, was ihnen passiert ist. Ich hoffe, dass der Täter bald überführt wird. Ja, es war ein großer Schock für die ganze Familie. Ja. Allein der Anblick war zum Fürchten. Mein Abbild mit Blut besudelt. Chastity und Charity müssen grauenvolle Albträume gehabt haben. Ja, ihre armen Töchter tun mir leid. Aber es war doch nur Farbe, oder? Ich hoffe das doch sehr. Nun, ich werde jetzt wohl ein neues Porträt anfertigen lassen. Dafür muss ich allerdings einen gut ausgebildeten Künstler finden, der die Realität ordnungsgemäß abbilden kann. Ja, das ist sicher nicht leicht. Garantiert nicht. Aber was wollt ihr denn nun hier? Wir wollten uns nach dem Bazar erkundigen, der gestern stattgefunden hat. Ja. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Veranstaltung Gegenstände verkauft worden sind, die sich fälschlicherweise in Umlauf befunden haben. Ach was? Doch nicht Diebesgut. Das muss diese Neue gewesen sein. Sie kommt aus Minnesota. Das sagt doch schon alles. Mitnichten. Es handelt sich lediglich um Privatbesitz, den unser Gehilfe Brock aus Versehen verkauft hat. Aus Versehen verkauft? Das kann ich mir vorstellen. Deine Tante hat doch nach diesen Iranern hoffentlich keinen Mexikaner als Helfer eingestellt. Kenneth und Patrick waren ihren Mrs. Kretschmer keine Iraner. Mexikaner arbeiten schlampig und erwarten, dass man mit ihnen Spanisch spricht. Und die Leute aus diesen ganz gefährlichen Ländern möchte man ja nicht nehmen. Ja. Also, wegen der Bilder. Mein Mann und ich haben jedenfalls seit Monaten einen amerikanischen Gärtner eingestellt. Er ist sehr fleißig und hat hier im Club auch bei meinen Freundinnen einen sehr guten Ruf. Das ist schön. Eigentlich wollten wir, dass wir... Amerikaner kann ich empfehlen. Und das tue ich auch, wie ihr seht. Wir suchen nach verkauften Gemälden, Mrs. Kretschmer. Genau. Genauer gesagt handelt es sich um mehrere Porträts, die maskierte Menschen zeigen. Können Sie sich daran erinnern, ob gestern solche Bilder verkauft worden sind? Aber natürlich. Wir haben nicht häufig moderne Ölschinken im Angebot. Wissen Sie zufällig, wer sie angeboten hat? Sicher doch. Das war Mrs. Field. Und soweit ich weiß, waren es drei Bilder. Wahrscheinlich dachte sie, dass sie mit Gemälden Eindruck schinden könnte. Diese Frau will doch um jeden Preis auffallen. Fährt Mrs. Field zufällig ein Klappfahrrad mit Anhänger? Ja, ich glaube schon. Wenn ihr wollt, kann ich euch ihre Adresse geben. Im Büro haben wir eine Kartei mit allen Clubmitgliedern. Das wäre großartig. Ja. Dann kommt mal mit. Ja, gerne. Hier lang? Ja, davon. So. Wartet. Ich hab die Karte gleich. Ach, sagen Sie, Miss Kretschmer, die ganzen Dinge, die da auf dem Tisch stehen, sind das die Sachen, die gestern beim Bazar übrig geblieben sind? So ist es. Die wollte niemand haben. Wir spenden sie wohl direkt dem Kinderheim. Ja, die werden sich riesig freuen über die Aschenbecher und Zierteller. Darf ich mir dieses Bild auf dem Tisch mal ansehen? Sicher, Justus. Kollege, die Signatur. Jay de Forge. Dürfen wir Ihnen dieses Bild abkaufen, Mrs. Kretschmer? Was? Findet ihr das schön? Naja, dieses Bild gehört einem Kunden von uns und er hätte es gern zurück. Das macht $12. Okay, wir geben Ihnen 15, da der Erlös ja für einen guten Zweck sein soll. Sehr freundlich von euch. Dieser Schinken nimmt hier eh nur Platz weg. Gib her! So. Wollt ihr trotzdem noch die Adresse von Miss Field haben? Mrs. Field? Die bin ich. Womit kann ich euch denn helfen? Wir sind wegen der Bilder hier, die Sie vorgestern beim Gebrauchtwarencenter T. Jonas erstanden haben. Oh, da kommt ihr aber zu spät. Ich habe alle drei Bilder auf einem Bazar verkauft. Wobei, ist das nicht eines der Bilder, das du da unter deinem Arm trägst, Junge? Ja, ja. Das Bild mit dem Zauberer? Sehr richtig, Madame. Wir konnten dieses Exemplar bereits sicherstellen. Nun hätten wir gerne gewusst, wem Sie die übrigen zwei Bilder verkauft haben. Ach, das kann ich euch nicht sagen. Gegen 11 Uhr hatte ich Dienst am Kaffeestand. Und als ich später zurückgekommen bin, waren die Bilder bereits verkauft. Aber ich könnte natürlich im Club nachfragen, wer mich an meinem Tisch vertreten hat. Da kommen 3 oder 4 Frauen in Frage. Ah, ja. Das wäre sehr, sehr freundlich von Ihnen. Hier ist unsere Karte. Bitte rufen Sie uns an, sobald Sie es wissen. Wir hätten die beiden Bilder sehr gern zurück. Aber sicher doch. Kein Problem. Dürfen wir noch fragen, weswegen Sie für den Bazar extra Sachen auf dem Schrottplatz gekauft haben? Na, nach dem Tod meines Mannes habe ich fast alles verschenkt, was mich an ihn erinnert hat. Daher musste ich für den Bazar neues Gerümpel kaufen. Die Bilder haben mir sehr gut gefallen. Sind sie denn wertvoll? Ach, der Wert hält sich in Grenzen, aber sie gehören zu einer Sammlung und wurden aus Versehen verkauft. Genau. Ach, na, dann hoffe ich, dass ihr die Bilder bald findet. Ich melde mich bei euch, ja? Als die drei Detektive zum Schrottplatz zurückkehrten, stand das Tor offen. Doch weder Tante Mathilda noch Onkel Titus waren in Sicht. Dafür saß Brock gut gelaunt vor dem Büro in der Sonne. Hey, ihr drei! Hey! Lustig, dass sich plötzlich alle Leute für diese Porträts interessieren. Porträts? Du meinst Porträts? Genau, die Porträts. Eben war noch einer wegen denen hier. Wer? Ein Mann? Ja, er hat gefragt, ob wir Porträts mit Masken verkaufen. Und ich habe ihm erzählt, dass sie leider alle sind. Und dann wollte er wissen, wem ich die Dinger verkauft habe. Sag schon, was hast du ihm erzählt? Na, dass wir dem Besitzer ein paar Bilder wiedergegeben haben. Und dass ihr nach den übrigen Porträts sucht, weil ihr Detektive seid. Okay, Wie sah er denn aus? Er war groß, mittelgroß. Und er trug eine Schirmmütze. Außerdem hatte er eine Sonnenbrille auf. Eine Sonnenbrille? Das klingt nach einer Verkleidung. Freunde, ich bringe das Bild wohl besser gleich in die Zentrale. Ihr könnt ihr nachgucken. Okay, verstanden. Bis gleich. Bis gleich. Wer kommt denn da zu euch, Just? Die ist ja hübsch. Es geht so. Guten Tag. Ich bin Drew Wondracek von der Rocky Beach Today. Ich schreibe einen Artikel über die verschollenen Bilder aus der Kunsthalle. Was? Woher wissen Sie davon? Mr. Greenwald hat es mir heute Vormittag erzählt. Ich war nämlich wegen eines Interviews bei ihm in der Art Gallery Hall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mr. Greenwald in diesem Fall Presserummel haben möchte. Immerhin steht der Ruf der Kunsthalle auf dem Spiel. Das hat er zuerst auch gesagt. Aber dann ist uns gemeinsam die Idee gekommen, dass wir in der Zeitung einen Aufruf machen könnten. Ich würde Ihnen vorschlagen, die Jungs... Wir können Ihnen beim besten Willen nichts dazu erzählen. Aber... Wir könnten uns Ihre Nummer notieren, Mrs. Wondracek. Wenn uns doch etwas einfällt, melden wir uns. Der Junge, der bei euch stand, als ich mit meinem Auto hier ankam, hatte der nicht ein Bild unter dem Arm? Ja, das hatte er. Ach. Das war aber keins der Bilder, die Mr. Greenwald sucht. Unser Freund hat es selbst gemalt. Schade. Aber ich gebe euch mal meine Handynummer. Hier. Gut. Danke. Wir melden uns, falls uns etwas einfallen sollte, Madam. Vielen Dank. Halt! Ihr Jungs solltet der Lady eure Visitenkarte geben. Leider haben wir keine mehr da. Das macht nichts. Ich habe noch eine bei mir. Wissen Sie, Miss, die Jungen hier sind Detektive. Darüber sollten Sie mal einen Artikel schreiben. Und noch etwas. Ich habe Justus vorhin erzählt, dass eine Lady mit einem Klapprad mit Anhänger hier ein paar Bilder für ein Bazar gekauft hat. Sie wollte sie für Kinder... Das könnten aber auch die Landschaftsbilder gewesen sein. Sag mal, Brock, Tante Mathilda hat gesagt, dass die Gartenmöbel vor dem Schuppen lackiert werden müssen. Es wäre gut, wenn du gleich damit anfängst. Tja, dann gehe ich jetzt besser. Ja. Auf Wiedersehen, Miss. Wiedersehen. Tja, dann mache ich mich auch mal wieder vom Acker. Bis dann. Ja, Wiedersehen. Ich fass es nicht. Brock erzählt jedem dahergelaufenen Kunden von unserer Detektivtätigkeit. Wie kann man eine dermaßen lange Leitung haben? Ich? Brock natürlich. Wir kennen die Leute von der Rocky Beach Today. Eine Miss Drew Wondracek ist uns noch nie begegnet. Und sie hat behauptet, dass sie heute Morgen bei Mr. Greenwald in der Art Gallery Hall gewesen aber wäre. Aber der hat uns gestern erzählt, dass er den ganzen Vormittag bei einer Ausstellung in L.A. sei. Folglich hat sie gelogen. Ja, und warum? Das weiß ich noch nicht. Aber findet ihr es nicht auffällig, wie viele Leute sich für die Porträts interessieren? Ja. Offiziell weiß doch niemand von dem Diebstahl und dem Verkauf der Bilder. Hm. Wir sollten uns den Zauberer hier nochmal genauer ansehen. Ja, du hast recht, Bob. Möglicherweise erschließt sich uns ja doch noch die wahre Bedeutung des Bildes. Gib mal her. Vorsichtig. Ja, ja. Also, ich vermesse das mal. Das Gemälde ist 91 mal 109 Zentimeter groß und mit Acrylfarbe gemalt. 91 mal 109. Ja. Darf ich mal? Ja. Und darf ich auch mal sehen? Ja, jetzt bin ich erst mal dran. Aber ich will mal sehen, von wem es signiert wurde. Ich kann's ja gerne gucken. Und? Aha, von Josh DeForge. Ha. Gut, das Porträt ist vermutlich nicht sehr alt. Die Leinwand hat keine Kratzspuren. Es gibt keine ausgeblichenen oder vergilbten Stellen, soweit ich erkennen kann. Keine Schmutzflecken. Sehr richtig, Bob. Gib nochmal. Ja. Vorsichtig. Jaha. Also, die Leinwand ist auf einen Holzrahmen gespannt und auf der Rückseite mit Nägeln befestigt worden. Aber der Rahmen, der macht auf mich einen beinahe antiken Eindruck. Aber wir haben es hier also ein neues Bild auf einem alten Keilrahmen. Allerdings wird die Leinwand normalerweise am Außenrand festgenagelt und nicht auf der Rückseite. Ja, das stimmt. Das Bild ist jedenfalls auch von der Rückseite neu. Die Leinwand ist blütenweiß und makellos. Vielleicht ist ja nicht das Bild wertvoll, sondern der Rahmen. Hm. Er könnte doch von innen hohl sein. Wenn wir ihn aufsägen, dann finden wir Diamanten oder Gold oder geheime Daten. Nein, Zweiter, das ist ein ganz normaler, solider Holzrahmen. Hm, schade. Gib den Schinken nochmal her, Justit. Hm. Pass doch mal auf. Ich mach das alles vollkommen fachmännisch. Das ist ja komisch. Die Leinwände, auf denen wir im Malkurs arbeiten, die fühlen sich deutlich dünner an, finde ich. Ja, darüber bin ich auch schon gestolpert. Mhm. Ich frage mich, ob sich unter diesem Bild eine zweite Leinwand befinden könnte oder etwas anderes. Ach so. Ja, da könnte etwas drunter stecken. Es kommt mir auch so vor, als wäre die Rückseite aus einem anderen Material als die Vorderseite. Ja, genau. Sieh dir das mal an. Na, wir könnten ja ein paar Nägel entfernen und die Leinwand hier zum Beispiel an einer Ecke anheben. Komm, das machen wir, und zwar jetzt gleich. Gib mal her. Brauchst du eine Zange? Ja. Ich geb dir mal eine. Du hast das voll unordentlich. Hier ist eine. Gib her. Aber danke. Mach nichts kaputt. Nein. Also, jetzt ist aber gut, Peter. Ja. Hä? Und? Da befindet sich tatsächlich weiteres Material unter dem Bild. Ich werd verrückt. Ja, und was? Aussagen darüber kann ich erst machen, nachdem ich die obere Leinwand komplett entfernt habe. Und das, oh, das wird leider dauern. Also ich würde sagen, dass ihr euch mal so lange ein bisschen nützlich machen könnt. Was schlägst du vor? Bob, du kannst bei der Rocky Beach Today anrufen und dich nach Drew Wondracek erkundigen. Okay. Und du, Peter, du könntest Getränke besorgen. Wird gemacht, Chef. Gut. Ich wette, unter der Leinwand befindet sich eine Schatzkarte oder sowas. Ja, ich habe da eine ganz andere Vermutung. Eine Stunde später saßen die drei Detektive wieder gemeinsam um den Schreibtisch. Darauf lag das mit einem Tuch abgedeckte Bild. Und? Spann uns nicht länger auf die Folter, Erster. Hä? Naja, was hast du rausgefunden? Handelt es sich um Geld, Aktien? Hm? Naja, oder eine Schatzkarte? Immer der Reihe nach. Zuerst würde ich gern wissen, was deine Nachforschungen ergeben haben, Bob. Ja, gut, dann fange ich an. Ja. Ja, es war genauso, wie wir vermutet haben. Der Chefredakteur hat noch nie was von einer Drew Wondracek gehört. Ich habe da noch vorsichtig nachgehakt, ob bei Ihnen demnächst ein Artikel über das Thema Kunst erscheinen wird. Und? Aber, ja, Sie werden noch was über den Bildermörder bringen, aber unsere 13 Gemälde hat er nicht erwähnt. Hm, gut. Somit können wir davon ausgehen, dass mindestens zwei Personen hinter diesen Leinwänden her sind. Mhm. Drew Wondracek und der Mann mit der Sonnenbrille, der mit Brock gesprochen hat. Nun lass uns endlich sehen, was sich unter dem Tuch befindet, Just. Also schön. So. Hä? Eine silberne Folie? Ja. Da wird Mr. Greenwald sich aber freuen. Zügle deine Ironie, Zweiter. Diese Folie ist doch nur als Schutz zwischen die Bilder gelegt worden. Wenn ich sie jetzt von der darunterliegenden Leinwand entferne, so, dann... Ein anderes Gemälde. Eine Frau mit leuchtend roten Haaren. Ja. Was macht sie denn da? Sie beugt sich von oben über den Hals eines Mannes. Da war mir der Zauberer doch lieber. Das sieht ja aus, als würde die Frau den Mann beißen. Oh Mann, ich fasse es nicht. Wisst ihr, was das ist? Wenn dieses Bild echt ist, dann... Ich nehme mal an, dass es echt ist. Diesen Zeitungsartikel habe ich gestern Abend noch rausgesucht. Er handelt von den Ausstellungen, die in der nächsten Zeit für die Art Gallery Hall geplant sind. Himmel, wir haben einen echten Munk in der Zentrale. Ja, das ist ein Munk. Ein Munk? Ja. Hat er nicht das Bild, der Schrei gemalt? Genau. Dieses Bild mit dem Typen, der aussieht wie eine hysterische Glühbirne vor einem brennenden Himmel? Genau. Dieses Bild hier stammt von dem norwegischen Künstler Edvard Munch. Es handelt sich um das bekannte Gemälde Der Vampir aus Munchs Bilderzyklus Lebensfries. Das klingt so, als würde man dafür bestimmt ein paar tausend Dollar bekommen. Und wir haben es gefunden. Da bist du irre, ein paar tausend Dollar, Zweiter? Dieses Bild hier ist vor einigen Jahren versteigert worden. Und weißt du für wie viel? Für mehr als 30 Millionen Dollar. Jetzt brauche ich einen Schluck. Ob Mr. Greenwell von dem Bild hier weiß? Da bin ich mir ganz sicher, Bob. Sonst wäre er nicht so aufgeregt. Ja, aber er hat uns angelogen, damit wir ihm die Bilder ohne weitere Fragen zurückgeben. Die Art Gallery Hall plant diesen Monat die Ausstellung Rätsel hinter der Leinwand. Ja, Moment mal, davon habe ich neulich gelesen. Es geht dabei in erster Linie um ein geheimnisvolles Munkgemälde, das man vor einigen Jahren in Deutschland zufällig unter einem anderen Werk des Künstlers gefunden hat, glaube ich. Wie passend. Meint ihr denn, dass unter den 12 anderen Bildern auch Munks versteckt sind? Na, das können wir nur vermuten. Aber wieso hat unser Vampirbild hier eine brandneue Rückseite? Munk ist doch schon vor hunderten von Jahren gestorben, ja, oder? Brandneu ist die ja nun nicht. Dieses Bild hier stammt aus einer relativ frühen Phase. Ich schätze, das wurde Ende des 19. Jahrhunderts, also rund um 1890 gemalt. Ich nehme an, dass es sich bei der Rückseite um eine dritte Leinwand handelt. Man hat sie unter dem Munk eingepasst, um die Täuschung aufrechtzuerhalten. Gut, wir haben also ein verkleidetes Meisterwerk, einen lügenden Kunsthallendirektor, einen lügenden Künstler und eine falsche Reporterin. In diesem Fall ist wohl nichts, wie es scheint. Wisst ihr was, Kollegen? Wir werden Mr. Greenwald mit unserem Wissen konfrontieren. Und dann werden wir ja sehen, ob er nicht doch mit der Wahrheit herausrückt. Die drei Detektive mussten in der Art Gallery Hall nicht lange auf den Direktor warten. Nachdem die Dame an der Sicherheitsschleuse Mr. Greenwald telefonisch über den Besuch der Jungen in Kenntnis gesetzt hatte, dauerte es kaum eine Minute, bis er ihnen im Foyer entgegentrat. Oh, ihr habt ein Bild wieder beschaffen können, Jungs. Das ist ja fantastisch. Und ihr habt vorsichtshalber eine Decke drum geschlagen. Also das ist Vorbild. So ist es, Mr. Greenwald. Es handelt sich um den Vampir. Aber das Bild des Zauberers, das darüber war, haben wir ihm natürlich auch mitgebracht. Wie schön. Wir haben unseren Zauberer schon sehr vermisst. Einer der Mitarbeiter muss ihn aus Versehen über diesen Druck des Vampirs geheftet haben. Aber jetzt sind ja beide Bilder wieder da. Was schulde ich euch denn? Ein Gespräch in Ihrem Büro. Wie bitte? Wieso? Wir möchten gern mit Ihnen über Edward Munk reden und über das Rätsel hinter der Leinwand. Na gut, dann kommt mit in mein Büro. Ja. Bitte setzt euch doch. Danke. Danke. So, legen wir die Karten gleich offen auf den Tisch, Sir. Gleich hinter dem ersten Bild, das wir zu fassen bekommen, offenbart sich uns ein echter Munk. Genau, ein Gemälde aus der Ausstellung Rätsel hinter der Leinwand. Zudem vermuten wir, dass es sich mit den anderen 12 Bildern ähnlich verhält. Ich würde sagen, die drei Fragezeichen haben das Rätsel hinter ihren Leinwänden gelöst. Ach, daher weht der Wind. Wollt ihr damit an die Öffentlichkeit gehen? Keineswegs, Sir. Wir wollen der Art Gallery Hall nicht schaden. Auch wenn solche bedeutenden Ausstellungen tatsächlich besser im County Museum in Los Angeles stattfinden sollen. Für Rocky Beach ist ein Künstler wie Munk dann doch eine Nummer zu groß. Zu groß? Na, wir haben hier ein perfektes Sicherheitskonzept. Diese Kunsthalle ist eine Festung. Das bezweifle ich ja nicht. Hier drin sind die Bilder bestimmt sicher, aber bei dem Transport ist irgendwas schiefgegangen, oder? Ja, so ist es. Der Weg zwischen dem Flughafen in Los Angeles und Rocky Beach war das größte Sicherheitsrisiko für die Bilder. Mein Plan war einfach, aber genial. Ich nahm das Motto der Ausstellung als Anregung für den perfekten Bluff. Eine Leinwand, versteckt unter einer anderen. Und deshalb haben Sie den Auftragsmaler Josh DeForge engagiert. Er sollte Ihnen eine Reihe von Bildern malen, quasi als Masken für die wertvollen Munks. Ihr wisst davon? Nun, tatsächlich habe ich Mr. DeForge beauftragt. Natürlich habe ich ihn nicht in meine Pläne eingeweiht. Ich sagte ihm, dass ich die Bilder für einen privaten Zweck bräuchte und habe ihn gebeten, die Sache vertraulich zu behandeln. Und er hat Ihnen diese Lüge abgenommen? Aber natürlich, er hat sein Geld bekommen und keine Fragen gestellt. Moment mal, wo war ich? Ach ja, am Tag des Transports Mit den Leinwänden bin ich zum Flughafen von Los Angeles gefahren, wo die Munks ankamen. Ja, und die haben Sie noch vor Ort mit den Bildern von DeForge überspannt. Natürlich so, dass die Originale dabei nicht beschädigt. Klar. Aha, und was ist dann passiert? Zum Schein habe ich einen Sicherheitstransport geordert, der aber nur leere Papphüllen zur Art Gallery Hall gefahren hat. Aha. Die verkleideten Munks sind kurz danach mit zwei alten Transportern abgeholt worden. Aha. Und trotzdem sind ganz gezielt diese beiden alten Transporter und nicht der Sicherheitswagen überfallen worden. Das kann doch kein Zufall sein. Ja, die Diebe müssten irgendwie Wind von der Sache bekommen haben. Ja. Zum Glück haben sie aber nur einen der beiden Transporter erwischt. Aber die beiden Männer selbst haben nicht gewusst, was sie da erbeutet hatten. Sonst hätten sie ja die kostbaren Bilder nicht auf dem Schrottplatz verkauft. Ja, folglich müssen wir davon ausgehen, dass sie von jemandem beauftragt worden sind. Jemand, der das Geheimnis der Bilder kannte. Doch es kam anscheinend nie zu der geplanten Übergabe mit dem Auftraggeber. Die Diebe wurden ungeduldig und haben die Bilder schließlich zum Schrottplatz gebracht, um wenigstens etwas Geld zu machen. Ja, und wenig später ist einer der beiden Diebe dann von der Polizei festgenommen worden. Richtig. Der Fahrer des überfallenen Transporters hat die Polizei verständigt. Aha. Er konnte eine hilfreiche Täterbeschreibung abgeben. Mhm. Und hat der festgenommene Dieb etwas über seinen Auftraggeber gesagt? Also angeblich hatte er nur per Telefon Kontakt mit ihm und kannte seinen Namen nicht. Ah ja. Mr. Greenwald, haben Sie der Polizei gesagt, dass 13 Munk-Gemälde entwendet worden sind? Tja, also eher nein. Die Transportaktion war von den Besitzern und der Deutschen Kunsthalle in Bremen ja nicht genehmigt. Sollten die Bilder aber nicht mehr auftauchen, dann... Ja, da muss sich die Polizei wohl doch einweiden. Allein schon wegen der Versicherung. Ja, klar. Und nun hängen die Munk-Gemälde verkleidet in irgendwelchen Wohnzimmern. Ja. Bis zur Ausstellungseröffnung habe ich Zeit, die Bilder wiederzufinden. Aber das sind nur noch 5 Tage. Ich habe bereits eine Detektei gebeten, den Fall diskret und zeitnah zu bearbeiten. Eine junge Frau mit roten Haaren? Etwa 1,65 groß, schlank, Ende 20? Nein. Wie kommst du darauf? Arbeitet eine solche Frau denn anderweitig für die Art Gallery Hall? Also, ich kenne keine Frau, auf die diese Beschreibung passt. Und der Detektiv ist ein Mann. Ich habe mich an eine große Detektei in Los Angeles gewandt. Morrissey & Partner. Mhm. Also eigentlich war ich bereits vor einer Stunde mit Mr. Morrissey verabredet. Aber er ist nicht erschienen. Ich werde besser gleich mal bei seiner Sekretärin anrufen. Machen Sie das. Und wir werden wieder gehen. Ja. Ja. Ihr Jungs. Hm? Ja? Ihr werdet mich doch nicht verraten, oder? Ich verspreche euch auch ein hübsches Taschengeld. Wir sind nicht käuflich, Mr. Greenwald. Aber Sie können auf unsere Diskretion zählen. Mrs. Field geht nicht an den Apparat. Sag mal, Just, hat deine Tante dir eigentlich die Liste mit den gesuchten Bildern gegeben, die Mr. Greenwald ihr hier gelassen hat? Ja, allerdings. Ja, 13 Munks sind verschwunden. 8 davon konnten wir Mr. Greenwald bereits bei seinem ersten Besuch auf dem Schrottplatz zurückgeben. Und jetzt haben wir den Vampir gefunden. Das 9. Bild. Ja, also fehlen noch die beiden Bilder, die Mrs. Field auf dem Wohltätigkeitsbazar verkauft hat. Und 2 weitere Bilder, die bislang spurlos verschwunden sind. Zu fassen. Das sind 4 Meisterwerke, die zusammengerechnet viele Millionen wert sein müssen. Unglaublich. Wir haben zunächst nur einen Anhaltspunkt. Oder besser eine Kontaktperson. Und das ist Mrs. Field. Aber die geht nicht ans Telefon. Ich kann auf dem Nachhauseweg ja mal einen kleinen Schlenker fahren und bei ihr klingeln. Eine kleine Radtour täte mir jetzt sowieso gut. Ausgezeichnet, Zweiter. Gut. Je schneller wir erfahren, wer ihre Bilder gekauft hat, desto besser. Genau. Dämmerung hatte eingesetzt und Peter radelte durch die matt beleuchteten Straßen von Rocky Beach. Als er beim Bungalow von Mrs. Field ankam, brannte hinter den Fenstern kein Licht. Er wollte trotzdem klingeln, als er bemerkte, dass die Tür nur angelehnt war. Vorsichtig stieß er sie auf. Mrs. Field? Mrs. Field? Mrs. Field? Wo ist denn hier der Lichtschalter? Hier. Mrs. Field? Warten Sie, ich nehme Ihnen den Knebel ab. Ich dachte, ich ersticke. Binde meine Fesseln los, bitte. Ja, sofort. So. Alles ist gut, Mrs. Field, alles ist gut. Sie sind in Sicherheit. Ich liege hier seit fast 2 Stunden. Was ist denn passiert? Da war ein Mann. Er ist durch ein Fenster eingestiegen. Er hat wohl gedacht, ich wäre nicht zu Hause. Können Sie den Mann beschreiben? Er hatte eine Strumpfmaske auf und hat mich immer wieder angeschrien. Wo sind die Bilder? Die Bilder vom Schrottplatz? Ich habe ihm gesagt, dass ich es nicht weiß. Ich habe doch im Club niemanden erreicht. Einen Moment dachte ich, er würde mich umbringen. Aber dann hat er mich nur gefesselt und geknebelt und ist davongelaufen. Wir müssen die Polizei rufen. Inspektor Cotter wird sich um Sie kümmern, ja? Warte, da war noch etwas. Der Mann ist durch die Vordertür aus dem Haus gelaufen. Und fast gleichzeitig habe ich gehört, wie ein Auto vor dem Haus geparkt hat. Und dann habe ich aufgebrachte Männerstimmen gehört. Da steht tatsächlich immer noch ein Ford, Madam. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mir den Wagen da draußen mal genauer ansehe? Warum sollte ich? Mach das, Junge. Ich verständige in der Zwischenzeit die Polizei. Ja, danke. Peter eilte in die Dunkelheit zurück und umrundete den Wagen. Auf dem Beifahrersitz lagen ein Stadtplan, eine Taschenlampe und eine Mappe mit dem Aufdruck Morrissey und Partner. Morrissey und Partner? Die Detektei aus Los Angeles? Aber wo ist der Detektiv jetzt? Ich sollte mich im Garten vielleicht etwas umsehen. Vielleicht stoße ich ja auf irgendwelche Spuren, die... Nanu? Was liegen denn da für Schuhe im Gebüsch? Was ist los? Da draußen? Ja? Im Gebüsch? Ja, um Himmels Willen, was ist da? So rede doch! Da liegt eine blutige Leiche. Was? Und sie lebt. Irgendwie. Danke, Inspektor. Ich wünsche Ihnen einen baldigen Feierabend. Also, Kollegen, Morrissey ist verprügelt worden. Allerdings wurde er dabei nicht lebensgefährlich verletzt. Dann hat der Einbrecher den bewusstlosen Mann ins Gebüsch gezerrt, wo Peter ihn gefunden hat. Das war scheußlich. Ja. Er sah extrem tot aus. Mhm. Morrissey hat eine Gehirnerschütterung. Deshalb wird man ihn frühestens morgen verhören können. Aber was ist mit dem Einbrecher? Der läuft jetzt frei herum und knöpft sich die Leute im Club vor. Wir werden Mrs. Kretschmer und die Damen aus dem Büro gleich als erstes warnen. Schlaf weiter, Blackie. Wer mag das denn um diese Zeit noch sein? Hm. Das werden wir gleich wissen. Aber schalt dieses Mal den Verstärker an. Ja, Justus Jonas von den 3 Detektiven. Hallo Justus, hier spricht Mrs. Field. Aha. Entschuldige die späte Störung, aber ich wollte euch mitteilen, dass ich jetzt vorübergehend bei einer Freundin von mir wohne. Und halt dich fest, sie hat mich beim Bazar vertreten und die Bilder verkauft. Ach, das ist ja fantastisch, Mrs. Field. Die Käuferin ist auch Mitglied unseres Frauenclubs und heißt Maud Espenson. Aha. Am besten fahrt ihr morgen Vormittag gleich mal zu ihr. Ja, das werden wir machen. Darauf können Sie sich verlassen, Mrs. Field. Vielen Dank. Wiederhören. Mrs. Aspenson machte nicht den Eindruck, dass sie gern Besuch bekam. Nachdem die drei Detektive am nächsten Vormittag an ihrer Haustür geklingelt hatten, wurden sie nicht gerade freundlich begrüßt. Ja? Sind Sie Mrs. Aspenson? So ist es. Aber wir kaufen nichts. Wir sind keine Vertreter, Madam. Ich bin Justus Jonas vom Gebrauchtwarencenter T. Jonas und das sind meine Freunde Bob Andrews und Peter Shaw. Hi. Freut mich. Ja und? Sie können ruhig weiterhaken, Harris. Nur keine Neugier. Wir haben erfahren, Madam, dass Sie vorgestern beim Bazaar im Frauenclub zwei Bilder erworben haben. Mrs. Field hatte sie zuvor bei uns gekauft. Die Bilder stammen vom Schrottplatz? Sie wurden nur versehentlich bei uns verkauft. Sie gehören zu einer Ausstellung. Dürften wir vielleicht kurz reinkommen und mit Ihnen darüber reden? Wenn es unbedingt sein muss, na schön. Aber fasst euch bitte kurz. Ja. Ja, und was ist nun mit den Bildern? Wir würden sie gern zurückkaufen. Das wird schlecht gehen. Warum? Das Bild mit dem Drachen habe ich meiner Schwiegermutter geschenkt. Nicht, dass sie dankbar war. Das erwarte ich bei ihr schon gar nicht mehr. Dieses Mal hat sie mir sogar unterstellt, dass ich sie mit dem Bild beleidigen wollte. Vermutlich hat sie es daher längst auf den Müll geworfen. Um Himmels Willen. Und das andere Bild? Das haben Sie doch noch, oder? Du meinst das mit dem Jungen im Cowboy-Kostüm? Das ist gestohlen worden. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist aber wahr. Es wurde vorgestern aus diesem Zimmer gestohlen. Oder besser gesagt entführt. Haben Sie den Diebstahl schon der Polizei gemeldet? Nein, und das habe ich auch nicht vor. Dieser dreiste Bildermörder hat uns gesagt, dass wir das Bild nur zurückbekämen, wenn wir nicht zur Polizei gingen. Wir müssen heute Nacht $400 in einem Umschlag zu einem bestimmten Übergabeort bringen. Sonst wird das Bild zerstört. Das heißt, Sie kommen den Forderungen des Bildermörders nah? Ich denke nicht daran. Auch wenn mich das Motiv an meinen Sohn erinnert, handelt es sich doch nur um Müll vom Schrottplatz. Sie müssten nichts bezahlen, Madam. Unser Klient würde das Geld besorgen und wir würden uns dann auch um die Übergabe kümmern. Sie hätten damit keinen Ärger. Tut mir leid, aber mein Mann und mein Sohn werden sich heute Nacht auf die Lauer legen. Die werden diesem dreisten Dieb schon das Handwerk legen. Tja, und jetzt muss ich euch bitten zu gehen. Also gut. Aber schreiben Sie uns doch noch kurz die Adresse Ihrer Schwiegermutter auf. Dann können wir wenigstens das Bild mit der Drachenfrau sicherstellen. Also schön. Street. Hier, du Quälgeist. Ach, tausend Dank, Madam. Ja, nun verschwindet. Ja. Kommt, Kollegen. Schönen Tag noch. Ja, wiedersehen. Schönen Tag noch. Puh. Na, die war ja ein Herzchen. Ja. Hey, Jungs! Latsch mir nicht durch die Laubhaufen! Entschuldigung! Zu dumm, dass wir nicht wissen, wo der Übergabeort ist. Ich fürchte, einer von uns muss heute Nacht ein wachsames Auge auf Familie Aspenson werfen. Mrs. Aspenson Senior entpuppte sich als eine sehr umgängliche Frau. Entgegen der düsteren Voraussagen ihrer Schwiegertochter hatte sie das Bild nicht weggeworfen, sondern es in die Gästetoilette gehängt. Es dauerte keine 15 Minuten, bis die drei Detektive mit dem Drachenbild bei der Art Gallery Hall eintrafen, wo Mr. Greenwald das Gemälde in Empfang nahm. Anschließend fuhren die Jungs in ihre Zentrale zurück, um dort die nächsten Schritte zu beratschlagen. Die Übergabe des Lösegelds wird heute Nacht stattfinden. Einer von uns wird daher vor dem Haus der Aspensons auf der Lauer liegen. Ja, das könnte ich übernehmen. Ah, danke, Bob. Bis dahin haben wir Zeit, uns um die beiden verschollenen Bilder zu kümmern. Überdies kann es auch nicht schaden, sich mit dem Bildermörder zu befassen. Je besser wir bei der Übergabe vor... Justus! Justus Jonas! Ach, wo steckst du denn schon wieder, Junge? Ach, herrje, deine Tante, Just. Was mag die jetzt schon wieder wollen? Gehen wir zu ihr, Kollegen. Hoffentlich hat sie keine neue Arbeit für uns. Ja. Natürlich. Na komm. Na, da seid ihr, Herr Jungs. Ja, was gibt es denn, Tante? Ja, sagt mal, vorhin ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, dass der Direktor aus der Kunsthalle doch wissen wollte, wer auf unserem Schrottplatz diese Ölgemälde gekauft hat, ne? Ja, das ist richtig. Und? Na ja, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich mich irren würde. Ja? Vor ein paar Tagen, da war der Potter hier. Das ist dieser alte Mann mit den weißen Haaren und dem langen Bart. Ja, ja, ja, den kenne ich. Und was war mit ihm? Na ja, Brock hat mir eben erzählt, dass er dem Potter 2 Bilder verkauft hat. Er hat es ganz vergessen. Das gibt's doch. Ich fasse es nicht. Du glaubst gar nicht, wie wichtig diese Information für uns ist, Tante. Doch, das habe ich mir gedacht. Aber ich muss jetzt zurück in die Küche, Jungs. Der Kirschkuchen ist im Ofen. Oh, ja, ihr bekommt nachher ein Stück. Oh, wunderbar. Ja. Toll. Ich auch gern 2, bitte. Bis dann. Justus. Freunde, dann wissen wir jetzt auch, wo die letzten beiden Bilder sind. Ja, und dem Potter können wir reinen Wein einschenken. Er wird uns die Munks bestimmt ohne Probleme aushändigen. Justus und Peter beschlossen, mit Peters MG zum alten Potter zu fahren. Die Dämmerung setzte bereits ein, als das Haus des Töpfers vor den beiden Jungen auf der Anhöhe sichtbar wurde. Doch leider wurde kurz darauf auch hinter ihnen etwas sichtbar. Oh, verdammt, Zweiter. Hinter uns ist ein Auto. Und der Fahrer hat die Scheinwerfer ausgeschaltet. Das kann nur eins bedeuten. Wir werden verfolgt. Ja, nun? Wir können doch jetzt unmöglich die beiden Munks beim Potter abholen und dann durch diese einsame Gegend runter nach Rocky Beach fahren. Mhm. Der Verfolger fängt uns spätestens hinter der ersten Kurve ab. Das stimmt, Kollege. Fahr aber bitte trotzdem weiter. Ich will mir schon etwas einfallen lassen. Na, hoffentlich. Zur gleichen Zeit stattete Bob Inspektor Cotta einen Besuch ab, um ihm ein paar Fragen zu dem Bildermörder zu stellen. Bob Andrews. Ja. Ihr steckt doch hoffentlich nicht wieder mitten in einem Fall. Doch. Es geht dabei um den Bildermörder. Ach, Junge, das könnte gefährlich sein. Ja, das ist mir schon klar. Und wenn ich ehrlich bin, hat unser Fall auch nur am Rande etwas mit dem Bildermörder zu tun. Ein paar Informationen würden uns aber trotzdem weiterhelfen. Na, also schön. Gut. Es wundert mich, wie der Bildermörder es schafft, so gezielt in Häuser einzubrechen, in denen Porträts hängen. Ich meine, immerhin hat nicht jeder sowas zu Hause. Gut überlegt. Du spielst darauf an, dass der Täter die Häuser seiner Opfer kennt. Mhm. Ja, dafür spricht auch die Tatsache, dass der Bildermörder immer dann zuschlägt, wenn die Familien unterwegs sind. Man könnte meinen, dass er mit ihren Alltagsgewohnheiten vertraut ist. Haben Sie die Opfer denn auf Gemeinsamkeiten hin überprüft, Sir? Ja, natürlich. Das haben Sie gemacht? Mhm. Ah. Einige waren sogar miteinander bekannt. Ach. Tja, aber das hat uns nicht weitergebracht. Nein, mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Also raus jetzt. Sonst sitze ich hier wieder bis Mitternacht. Ja, ja. Und versprich mir nur, dass du keinen Unsinn machst. Sobald ihr eine Spur habt, ruft ihr drei mich an. Verstanden? Ja, natürlich. Verstanden, Inspektor. Ganz klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Eine Stunde später hatten Peter und Justus ihren Besuch beim Potter hinter sich gebracht. Peter wollte gerade erleichtert feststellen, dass die Verfolger sich wohl aus dem Staub gemacht hatten, als die Scheinwerfer des MGs einen Wagen beleuchteten, der quer auf der Fahrbahn stand. Ach, verflixt, ich muss bremsen. Bleib ganz ruhig. Das sagst du so einfach. Der Wender vorne ist ziemlich verbeult. Und jetzt steigen 2 Personen aus. Ja. Sie tragen Strumpfmasken. Sie kommen hierher. Justus. Ja, das war zu erwarten. Der eine ist bewaffnet. Das sehe ich. Ich kurbel die Scheibe runter. Bitte, Sir, tun Sie uns nichts. Gib mir die Bilder. Sonst drücke ich ab. Aber sicher, warten Sie, ich... keine Tricks, Jungs. Ja, Moment, wir sind doch nicht lebensmüde. So ist vernünftig. Und nun raus aus dem Auto. Los, wird's bald? Ja. Und wenn euch euer Leben lieb ist, geht ihr jetzt ein Stück zurück. Dort, bis zu der Mauer. Und dann legt ihr euch auf den Boden und zählt bis 100. Wehe, wenn ihr euch nicht daran haltet. Nein, Sir, wir wollen keinen Ärger. Gut, lauft! Ja. Los! Ja. Hinlegen! Wird's bald! Eins, zwei, drei. Das ist doch großartig gelaufen. Findest du? Aha. Mein bestes T-Shirt ist nach der Nummer hier bestimmt im Eimer. Und das Nummernschild des Wagens konnte ich auch nicht entziffern. Der Van wird unsere Wege noch früh genug wieder kreuzen. Immerhin konnte das 13. Munkbild noch nicht sichergestellt werden. Erstmal wieder aufstehen. Just, was machst du da? Wir sollen doch bis 100 zählen. Das kannst du gern für mich miterledigen. Ich gehe so lange zum alten Potter und hole die beiden Munks ab, die wir in weiser Voraussicht unter den Defortbildern herausgelöst haben. Aber wenn die Verbrecher merken, dass sie nur die wertlosen Bilder haben, dann... Oh, das, Moment, das wird Bob sein. Bob, was gibt's? Zu allerhand, Erster. Ich hab die Espensons beschattet. Die Übergabe hat unten am Hafen stattgefunden, aber der Täter ist leider entkommen. Na toll. Ja, aber jetzt kommt's. Cotta hat mich vorhin im Präsidium draufgebracht. Bei dem Bildermörder muss es sich um jemanden handeln, der seine Opfer kennt. Und Mrs. Kretschmer hat uns doch erzählt, dass ihr Gärtner auch für andere Frauen in ihrem Club arbeitet. Willst du damit sagen, dass der Gärtner... Ja, und ob, Erster. Ich habe vorhin bei Mrs. Kretschmer angerufen und sie hat mir bestätigt, dass Mr. Harris, so heißt der Gärtner, auch bei ihren Freunden tätig ist. Mrs. Espenson eingeschlossen. Das könnte eine heiße Spur sein. Ja, könnte? Just, ich bin mir absolut sicher. Der Gärtner ist unser Mann. Er wohnt in der Olive Street 124. Aha. Ich fahre da jetzt auf direkten Weg hin und schlag vor, dass wir uns in einer halben Stunde dort treffen, okay? Einverstanden. Bis dann. Du brauchst mir nicht zu sagen, was Bob erzählt hat. Er hat so laut gesprochen, dass ich jedes Wort verstanden habe. Los, wir holen beim Potter zuerst die Munkgemälde ab, bringen sie in unserer Zentrale in Sicherheit und fahren dann auf schnellstem Weg in die Olive Street. Und was erwartet uns da? Wenn ich das nur wüsste. Und jetzt komm. Warte mal, Justus. Hä? Glaubst du, Bob ist schwerhörig? Bob stand unschlüssig vor dem Haus in der Olive Street Nummer 124. Im Haus brannte kein Licht. Langsam und im Schatten einiger Büsche schlich er sich an ein Fenster heran. Die Vorhänge waren nicht zugezogen. Bob blinzelte ins Wohnzimmer. Stand in der Ecke etwa eine Staffelei? In diesem Augenblick legte sich eine Hand auf seine Schulter. Ach, ganz ruhig. Ach, Psst, wie Justus. Du? Peter, Mensch, ich hab mir einen Schrecken eingejagt. Wir haben Peters MG direkt vor dem Haus geparkt. Ja. Schließlich wollen wir ja, dass unsere Verfolger uns aufspüren. Wollen wir das? Da kommt ein Auto. Ja. Da schon Gott heißt. Den haben wir nämlich verständigt. Wen haben wir denn da? Die beiden mit den Skimützen. So ist es. Und hättet ihr euren Wagen nicht so auffällig direkt vor dem Haus geparkt, hätten wir euch auch nicht so schnell aufgespürt. Aha, aber was wollen Sie denn noch von uns? Ihr habt das reingelegt. Wo befinden sich die echten Gemälde? Und was macht ihr hier im Garten? Ihr sucht doch nach dem 13. Bild, oder etwa nicht? Es könnte hier im Haus sein. Und warum seht ihr da nicht nach? Vermutlich der Hausbesitzer. Schnell, hinter den Busch da! Der Mann, der soeben das Haus betreten hat, ist der Bildermörder. Und wenn wir nicht einschreiten, wird er jetzt das 13. Bild zerstören, weil die Geldübergabe vermasselt wurde. Was? Ihr kommt mit. Alle. Eine falsche Bewegung und ich drücke ab. Klar. Vorwärts. Er öffnet nicht. Na dann, dann hilft nur noch der direkte Weg. Los, rein da! Da ist er! Der Gärtner! Mr. Harris! Und da auf der Staffelei steht das Bild mit dem Cowboy. Halt! Geben Sie mir das Bild! Oder ich schieße! Das Risiko gehe ich ein. Mein Kunstwerk ist noch nicht vollendet. Ich muss Sie daher bitten, mit Ihrer Panikreaktion etwas zu warten. Weg von dem Bild! Sonst drücke ich ab! Ja, das möchte ich sehen, ja. Er betupft das Bild mit roter Farbe. Ich sage es noch ein einziges Mal. Gehen Sie rückwärts von dem Bild weg und heben Sie die Hände. Schießen Sie ruhig. Ich war früher beim Militär. Ich kenne mich mit Waffen aus. Die Jungs können Sie mit dem Ding vielleicht erschrecken, aber mich legen Sie nicht mit einer Spielzeugpistole rein. Was? Das gibt's doch nicht. Und daher werden Sie es auch nicht verhindern können, dass ich mit meinem Skalpell jetzt... Nein, nicht! Waffen weg und Hände hoch! Inspektor Cotta! Gott sei Dank! Nein! Er hat die Leinwand aufgeschlitzt! Lassen Sie das Skalpell fallen und heben Sie die Hände! Ah, gerne. Mein Werk ist sowieso vollbracht. Goodwin, nehmen Sie die beiden fest. Verstanden, Inspektor. Kommen Sie. Da sind wir wohl gerade im rechten Moment gekommen. Nun nehmen Sie den beiden doch endlich Ihre Skimützen ab, Inspektor. Ja, ja, ja. Ich glaube auch schon zu wissen, wer darunter steckt. Der Maler Josh DeForge. Und seine Komplizin mit dem Künstlernamen Drew Wondracek. Ihr miesen Schnüffler. Was hast du gebracht? Mr. DeForge, nun wüsste ich doch noch allzu gern, wie Sie von Mr. Greenwalds Trick wissen konnten, die Munkgemälde hinter einer doppelten Leinwand zu verstecken. Tja, ich war doch in seinem Büro, um meine Auftragsbilder bei ihm abzuliefern. Ja? Und da hatte der Idiot doch wirklich sämtliche Listen und Notizen auf seinem Schreibtisch liegen, auf denen alles akribisch vermerkt war. Aha. Sogar das Datum und die Uhrzeit des Transports. Ach, die habe ich unbemerkt mit meinem Handy fotografieren können, als der Alte mal kurz nach nebenan gegangen ist. Ha, und dann haben Sie und Ihre Komplizin zwei Männer angeheuert, die den Raub getätigt haben. Ja. Doch dann ist die Übergabe schiefgegangen. So war es. Aber die beiden Gauner hatten sich für die Übergabe doch glatt die falsche Straße aufgeschrieben. Unglaublich, was für Auswirkungen dieser kleine Fehler hatte. Es muss einige Zeit gedauert haben, bis Mr. DeForge und Miss Wondracek den abgetauchten Dieb gefunden und von ihm erfahren haben, wo die Bilder waren. Und da waren die Bilder schon verkauft. Wie gut, dass auch Verbrecher Fehler machen. Und wie gut, dass Bob auf die Idee mit dem Gärtner gekommen ist. Nun muss ich aber mal nachsehen, welchen Schaden der Munk durch den Schlitz mit dem Skalpell genommen hat. Warte, Bob, ich helfe dir. Hier macht er eine Zange. Zange? Ja, ja. Seid bloß mach mal vorsichtig. Mach das mal da ab. So. Kriegst du das denn noch? Ja. Okay. So. Hier noch. Jetzt. Ganz vorsichtig. Ganz gleich. Vorsichtig. Und auf. Lösen. Jetzt. Und? Der 13. Munk. Das ist die Madonna. Und zum Glück ist das Gemälde unversehrt geblieben. Ja. Das Skalpell ist nicht zur zweiten Leinwand durchgedrungen. Ja, ich würde sagen, das Bild würde sich auch gut in unserer Zentrale machen. Oder? Was meint ihr, Freunde? Kunst hin oder her, Kollegen, aber auf unserem Schrottplatz wird Tante Mathilda keine nackte Frau dulden.